Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Und wir können heute Abend wieder miteinander reden, heute Nacht wieder miteinander reden. Wie immer montags in einer offenen Sendung, eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute und in dieser Woche ist Janine, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Du bist Janine, das ist richtig, ne? Ja, genau. Weswegen hast du angerufen? Ich habe seit ungefähr 3 bis 4 Monaten tierische Probleme. Und zwar habe ich nur Pech. Und 3 bis 4 Monate lang nur Pech? Ja, nur Pech. So eine richtige Pechsträhne im Moment. Das ist nur Pech, das kann nur Pech sein. Was ist denn alles passiert schon? Ja, das erste große Hammer-Ding war, dass mein Ex-Freund mit mir Schluss gemacht hat. Wie lange wart ihr zusammen? 3 oder 4 Monate. Mhm. Und dann kam, dass ich meine Praktikantenstelle verloren habe. Als was? Dann als Sozialpädagogin. Mhm. Mhm. Also nur Praktikantin halt. Ne? Mhm. Mhm. Dann kam hinzu, dass ich einen Autounfall jetzt vorletzte Woche hatte. Ich hoffe nicht zu schlimm. Doch. Weil ich bin ohne Führerschein gefahren. Du bist ohne Führerschein gefahren? Ja. Sollte man nicht tun. Wie? Nee. Dennoch, wie schwer war der Unfall? Sehr schwer. Also, sagen wir mal so, ich bin in eine A-Klasse reingeknallt. Mhm. In Mercedes. Bist du reingeknallt und du saßt in einer, was war was war im Auto? In Golf 2, glaube ich, war das. Mhm. Also ein Golf auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welche. Aber kein Personenschaden, hoffe ich? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber ein hoher Sachschaden? Ein hoher Sachschaden. Schätzungsweise? Genau. Also 15.000 Mark, beide Autos zusammen. Mhm. Was hat dich denn, was hat dich denn dazu bewogen, kurze Zwischenfrage, ehe du weiter aufzählst, dein Unglück, was hat dich bewogen dazu, ohne Führerschein durch die Welt zu brausen? Ja, ich weiß nicht, also sagen wir mal so, ich bin gerade am Führerschein dran. Ach, das auch noch? Ja. Umso schlimmer. Ich wollte halt ein bisschen üben und bin unglücklicherweise halt... aus Versehen in ein Auto geraten und das hast du dann noch gefahren? Genau. Schön doof, ne? Schön doof, das kannst du dir deinen Führerschein natürlich auch erstmal abschminken, ne? So ist das. Ja. So, Unfall, recht hoher Sachschaden, Gott sei Dank kein Personenschaden. Was ist noch passiert? Ja, ich stand in der Bild-Zeitung, in der Westfalenpost, bei uns, also ich komme aus dem Sauerland, Westfalenpost und Bild-Zeitung und das ist der größte Scheiß, den die da reingeschrieben haben. Deswegen stehst du in der Bild-Zeitung? In der Bild-Zeitung stand drin, ja, Meschede unter bla bla bla, wurde ein Mädchen beim Schwarzfahren erwischt. Ach so, deshalb. Als letzten Satz hatte ich dann drinstehen, also da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Am Unfallort beschwerte sie sich, in wörtliche Rede haben sie das gefasst. Mhm. Niemand hat sie mir erklärt, wozu das dritte Pedal da ist, also die Bremse. So. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das irgendwann gesagt habe. Na ich gut. Ich habe das Auto wirklich nicht kommen sehen. Jetzt bist du also die Deppin des Sauerlandes. Genau, quasi, genau, ne? so ungefähr. Und die Leute rumpfen die Nase und machen sich über dich lustig. Ja, also. Mhm. So, das zu der ganzen Misere auch noch. Du stehst in der Bild-Zeitung und bist falsch zitiert, deiner Auffassung nach. Ja. Was ist noch passiert? Ich meine, das ist schon eine ganze Menge. Das eigentlich reicht schon, aber gibt's noch was? Ja, dann Ärger mit der Polizei, mit der Versicherung zahlt das nicht. Ich kann mir keinen Anwalt leisten. Mhm. Ich meine jetzt darüber hinaus, über diesen Autounfall hinaus. Gibt es sonst noch ein Ereignis? Ja, heute. Heute? Ein ganz, ganz beschissenes Ereignis. Nämlich? Ich habe mich gerade mit meinem besten Freund tierisch in die Haare. Das hatte aber andere Hintergründe. Der war immer für mich da. Also Janine, es gibt ja irgendwie so ein altes Sprichwort, so irgendwie, wenn's irgendwann geht's auch wieder bergauf, ne? Wenn eine Talsohle durchwandert ist, geht's auch wieder bergauf. Hm. Ist jetzt wenig touristlich, aber vielleicht doch touristlich, wenn man das so sieht. Ja, aber wenn man mit 17 Jahren weiß ich nicht, wie viel Schulden hat. Also, ja gut, aber ich meine, das muss ich jetzt auch so hart sagen, das geschieht dir recht, ne? Wenn du so etwas machst, ja, dass du ohne Führerschein fährst. Und du kannst noch drei Kreuze machen und froh und dankbar sein, dass da niemand zu Schaden gekommen ist bei. Ja, da ist auch ein kleines Kind drin. Ich glaube, ich hätte mir das nie verziehen, wenn irgendeiner Person davon was passiert wäre. Also ich glaube, da wäre ich mein ganzes Leben nicht mit klargekommen. Und da bin ich auch froh drüber, dass das nicht passiert ist. Ja, also meinst du denn, dass es eine Chance hat, dass zumindest jetzt die letzte Misere heute, der Streit mit deinem besten Freund, dass man das vielleicht wieder einrenken könnte in den nächsten Zeiten? Na, ich weiß nicht. Das ist alles so richtig scheiße gelaufen. Ich habe wirklich nur Pech. Ja. Ich bin, als ob ich jeden Tag mit dem linken Bein aufstehe, so ungefähr kommt mir das vor. Und es kann dann wirklich nur noch besser werden, Janine. Na, das glaube ich mittlerweile gar nicht mehr. Doch, glaube ich schon. Sie forschen Schritte nach vorne. Und ich hoffe, dass jetzt nichts weiteres mehr passiert. Und es liegt ja auch ein bisschen in deiner Hand, mit dem Autofahren lag es ja in deiner Hand, dass du auch ein bisschen einen Blick drauf hast, wie das Schicksal so läuft und wie es sich entwickelt. Pech Marie, ne? Kann man auch sagen im Moment. Ja, ja? Auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Glück demnächst, ja. Janine. Danke schön. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So ihr Lieben, freie Themennacht heute 0800 5678 111. Morgen haben wir ein Thema, das sage ich euch jetzt schon mal. Das heißt Geheimnisse. Ich möchte mit euch über eure Geheimnisse reden. Über eure ganz, ganz tiefen und fernen und verschleierten Geheimnisse. Das ist das Thema morgen. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ich bin gespannt, freue mich auf Dimi. Und Dimi ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Ein Mann. Ja, dein hallo Thema. Jürgen. Ja, hallo, dein Thema. Mein Thema ist Übergewicht. Wie schwer bist du? Ich bin 170 Kilo. Mhm. Bei welcher Größe? Bei einer Größe von 1,89. Mhm. Eine Menge Stoff, ne? Ja, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich mache sowas eigentlich zum ersten Mal. Mhm. Es ist nicht meine Art, mit irgendwelchen Problemen an die Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Da bin ich irgendwie kein Mensch für. Ich meine, jetzt als ganz dummes Beispiel. Ich war zum Beispiel spielsüchtig und auch hoch verschuldet. Mhm. Aber für einen Spieler ist es eigentlich uninteressant, wie hoch die Schulden sind. Ein Spieler spielt immer weiter. Mhm. Ja, und ich habe es irgendwie ganz alleine geschafft, davon komplett loszukommen. Mhm. Wie lange bist du jetzt denn schon so schwergewichtig, übergewichtig? Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang übergewichtig. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin noch nie in meinem Leben irgendwie ein träger Typ gewesen. Also ich war immer voller Elan, obwohl ich auch mit 150 Kilo oder 180 Kilo, sag ich mal, mein Rekord war 182 Kilo, ich war immer irgendwie voller Power. Also machst du was dagegen, gegen das Übergewicht, oder hast du dich irgendwie damit arrangiert? Nein, ich komme damit eigentlich gar nicht klar. Damit überhaupt nicht klar. Machst du was dagegen oder hast du schon was ich dagegen? Jürgen, ich habe schon so viele Sachen gemacht, wie man sich eigentlich nur vorstellen kann. Mhm. Und es ist immer, ich bin ein Gefühlsmensch. Mhm. Ja? Mhm. Wenn es mir gut geht, dann esse ich. Mhm. Und wenn es mir schlecht geht, dann esse ich auch. Mhm. Ja, und es ist auch oft, ich fühle mich im Prinzip wie so ein Alkoholiker. Mhm. Sobald ich irgendwie ein Stück Schokolade oder so zu mir nehme, ist es vorbei. Es ist vorbei. Das heißt, dass in einer gewissen Weise eine Esssucht bei dir vorliegt? Ja, doch, da gehe ich also ganz stark von aus. Wie viel verdrückst du denn so am Tag? Es ist noch nicht mal die Menge. Also ich sag mal, also eine Tafel Schokolade ist doch im Prinzip nichts Außergewöhnliches. Nee, esse ich auch oft. Ja, abends, so. Ja. Mhm. Ich esse diese eine Schokolade oder zum Beispiel, ich fahre Obst und Gemüse. Mhm. Ja, so, dann ziehe ich mir in der Nacht eine Flasche Cola rein. Mhm. Das ist nicht weltbewegend. Naja. Aber ich dürfte rein theoretisch, aufgrund dessen, dass ich dazu neige, mir ein Maß anzuschauen und ein Kilo zuzunehmen, dürfte ich rein theoretisch nichts von all dem zunehmen. Also, das bedeutet, dass du gar nicht so in riesigen Übermengen isst, sondern dass es bei dir sehr schnell anschlägt. Das, was andere, was ich vielleicht mir dann abends, nachts in Tafel gleich so wegstecken kann, da hast du gleich ein paar Funde drauf danach. Oder wie? Wie verstehe ich es? Ja, es spielt eigentlich beides spielt eine Rolle. Ich kann auch viel essen, ja, und aber ich esse auch das Falsche, ja. Gut, nun kann man überlegen, das ist ein Mann von 34 Jahren, Der könnte sich ja nun wirklich ein bisschen disziplinieren und sagen, ich muss nicht hungern, aber ich lege zumindest Wert so ein bisschen auf Qualität. Es muss nicht gar nicht die Zuckercola sein, es muss nicht die Taffschokolade sein und so weiter. Es kann dann auch ein Pfirsichnacht sein oder. Jürgen, das ist richtig. Ich halte mich auch nicht für einen dummen Menschen. Mhm. Ja? Mhm. Aber dafür sage ich. Ich habe zum Beispiel eine 12-jährige Beziehung. Mhm. Diese 12-jährige Beziehung ist zu 80% an meinem Übergewicht gescheitert, was ich auch verstehen kann. Ach, das heißt, die Beziehung gibt es jetzt nicht mehr? Die Beziehung gibt es, weil 3 Wochen nachdem ich ausgezogen bin, hat man mich angerufen und hat man mir gesagt, Dimi, ich liebe dich, ja, aber bitte nimm ab. Ach so, das heißt, diese Frau wäre für dich wieder da? Sie ist da, ja, sie ist da. Wir leben jetzt getrennt. Aber es ist keine richtige... Aber wir sind ein Paar. Wir sind ein Paar, aber halt getrennt. Mhm. Aber weil sie auch nicht ohne mich leben kann. Mhm. Aber es ist eben nicht so richtig in Ordnung, wie es sein sollte. Sie sagte mir, Dimi, wir könnten so viele schöne Dinge machen. Mhm. Wenn du aber ich finde es so ekelhaft. Sagt sie, so krass sagt sie es. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Aber sie hat halt, stopp, wenn du sagst, ihr seid 12 Jahre zusammen, dann hat sie dich doch eigentlich gar nicht anders... Oh doch. Damals war ich 114, 117 Kilo, wie sie mich kennengelernt hat. Habe noch ein bisschen Sport dabei gemacht, ein bisschen Kraftsport. Mhm. Und ich meine, bei der Größe von 1,90, ich sag mal 15, 20 Kilo Übergewicht, das ist noch im Rahmen, wo man sagt, okay, kann man hinschauen. Ja. So, jetzt hast du sagst, du bist ein differenziert denkender Mensch und du hast das alles so vor Augen und jetzt auch die Aussage deiner Ex-Freundin. Warum unternimmst du nichts? Warum suchst du dir den restlichen Rat? Warum gehst du nicht in die Klinik? Jürgen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich dich gar nicht anrufen. Warum tust du es nicht? Jürgen, ich habe es schon so oft getan. Warst du in der Klinik? Nein, das war ich nicht. Ja, aber das wäre vielleicht der nächste große Schritt, so etwas zu machen, dass du dich wirklich stationär in einem entsprechenden Klinikum behandeln lässt. Und du musst dich dann natürlich sehr, sehr ausgiebig schlau machen, wie man das macht, wo man das macht. Aber wenn so viel jetzt auf der Kippe ist und du auch so unzufrieden mit dir bist und selbst sagst, das ist ein klares Suchtverhalten, was ich da in den Tag lege. Was machst du vom Beruf übrigens? Ich fahre LKW. Das ist wahrscheinlich... Gemüse. Ja. Und also ich habe nur Nachtschicht. Mhm. Und sein Kollege fragte mich schon, ob ich mich eventuell einsam fühle. Mhm. Das könnte ich eigentlich nicht behaupten. Ich meine, ich habe nicht viele Freunde. Mhm. Es sind, man kann seine Hand in einer Hand abzählen. Aber es ist ja auch nicht schön, wenn die Freundin, mit der man 12 Jahre zusammen ist, wenn die sagt, ich finde das ekelhaft. Ja, da müsst ihr ja schon alle Warnsignale angehen. Findest du dich denn selbst ästhetisch? Nein, auf gar keinen Fall. Du magst dich nicht nackt im Spiegel angucken? Nein, Gottes Willen. Ja. Ich meine, es ist nicht so, dass ich meine, ich kenne mich und ich sehe mich ja halt jeden Tag. Mhm. Ja, und ich finde mich... Abgesehen vom Spiegel nicht so dick, als wie wenn jetzt du mich sehen würdest. Mhm. Abgesehen jetzt von der ästhetischen Komponente, muss man ja immer auch alles Gesundheitliche berücksichtigen. Ja, natürlich. Und da müssen wir ja gar nicht groß drüber reden. Ne? Jürgen, ich weiß das ja alles. So, das bedeutet, es muss jetzt irgendetwas in Gang gesetzt werden. Ja, richtig. So, und ich möchte, dass du jetzt mit meinem Psychologen redest. Nicht um ein großes psychologisches Gespräch zu führen, sondern damit der dir mal ganz klar sagt, das und das und das kannst du machen. Hier gibt es die Klinik. Das übernimmt die Krankenkasse, das musst du privat bezahlen und so weiter. Das wäre jetzt einfach eine Hilfe von meiner Seite aus, dir so ein bisschen Recherchetipps zu geben. Natürlich kannst du auch mit dem Peter, das ist mein Psychologe, heute Nacht auch noch ein paar Hintergründe besprechen, wenn du das gerne möchtest. Ja, das wäre... Also ich von meiner Seite aus, von meinem normalen Empfinden aus, würde ich sagen, Dimi, mach was und so schnell wie möglich. Jürgen, ich weiß, ja. Aber früher habe ich Schläge gekriegt, damit ich meinen Teller aufesse. Mhm. Ja, vielleicht ist der, und ja, ist muss der, irgendwas dahinter. Ja, sicher. Es muss irgendeine Ursächlichkeit haben, vielleicht in der Vergangenheit. Ja. Dafür brauchst du aber eine medizinisch-psychologische Betreuung, die das mit dir mal rausfusselt und herausarbeitet. Und du meinst, sowas hilft, ja? Es gibt natürlich Erfolgsmeldungen von solchen stationären Behandlungen. Das ist aber immer, das wissen alle Leute, die übergewichtig sind, wie schwierig das ist. Aber es gibt Erfolgsmeldungen. Aber von nichts kommt nichts. Du musst es dann auch versuchen und angehen. Und du musst deinen eigenen Willen da aktivieren, sonst ein Fremder kann dich da nicht rausziehen. Nee, das ist mir klar. So, du legst auf, Peter ruft dich an und ihr führt das Gespräch weiter. Jürgen, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Super. Und wenn du, sagen wir mal, 80 Kilo abgenommen hast, rufst du mich nochmal an. Ja, das mache ich. mache ich. Okay. Alles klar. Ciao. Vielen Dank. Tschüss, ja? Timmy. Danke, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, und ich höre jetzt den Michael am Telefon. Michael, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Michael, was ist dein Thema? Mein Thema ist Bisexualität und die Gefühle, die damit in Verbindung stehen. Bist du bisexuell? Ja. Wie hast du es bemerkt? Sagen wir es mal so, bis vor 4,5 Jahren, also meine letzte Beziehung mit einer Frau ist 4,5 Jahre her. Mhm. Und habe bis dahin schon Ambitionen gehabt, habe es aber nie ausgelebt. Also auch schon während du mit der Frau zusammen warst, gab es so im Kopf Überlegungen, vielleicht mit einem Mann was zu machen? Ja, genau. Aber nie real irgendwas angefasst? Nie umgesetzt, nee. Und dann, als dann die Beziehung zu Ende war, habe ich mal gedacht, beziehungsweise waren dann doch die Ambitionen so stark, dass ich dann nochmal es ausprobiert habe. Mhm. Wie und wo hast du es ausprobiert? Ich habe Männer über solche Hotlines kennengelernt. Mhm. Das war also nur rein sexuell. Mhm. Das war nichts Beziehungsmäßiges. Mhm. Und das habe ich über ein Jahr praktiziert. Mhm. Und danach hatte ich so die Schnauze voll davon, weil gefühlsmäßig ist es natürlich total tot. Mhm. Und gut, der Sex war klasse, kann ich nichts gegen sagen, möchte ich gerne wieder haben. Mhm. Aber gefühlsmäßig war es halt tot. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, eine Beziehung wieder anzufangen. Bin also wieder sozusagen auf die Suche gegangen. Mit einem Mann und einer Frau? Das war mir eigentlich in dem Sinne egal. Und jetzt ist ja auch das Problem, ich habe schon vielen Leuten gegenüber ziemlich starke Gefühle gehabt. Also, egal ob Mann oder Frau. Nur es waren immer die falschen Personen. Mhm. Und zwar in dem Sinne waren es die falschen Personen, weil es entweder, meistens waren es, wenn es Männer waren, gute Freunde von mir, wo ich aber ganz genau weiß, dass da nichts draus wird, weil die entweder Freundinnen hatten, beziehungsweise wo ich genau wusste, dass die keine bisexuellen Ambitionen hatten. Oder es waren Frauen, die ich wirklich sehr gemocht habe, wo die aber entweder auch in der festen Beziehung waren, wo es entweder auch sehr gute Freundinnen von mir waren, oder, ja, wie soll ich sagen, ja, wo ich ganz genau wusste, da wird nichts draus. Das ist jetzt ein Problem ganz einfach des Partnerfindens, was, glaube ich, nicht erstmal primär mit der Bisexualität zusammenhängt. Du hast gerade aber so als Thema zu mir gesagt, die Bisexualität. Warum? Oder ist dein Thema die Einsamkeit? Es ist glaube ich ein bisschen von beiden, die Bisexualität in dem Sinne, weil ich führe in dem Sinne ein Doppelleben, weil das weiß im Grunde keiner. Ach so. Ich könnte vielleicht rein theoretisch mit meinem besten Kumpel darüber sprechen, nur ich habe da irgendwie dann die Angst, dass der irgendwas Falsches denkt. Dass der denkt, dass du ihn vielleicht auch angraben willst. Ja, genau. Also es weiß überhaupt niemand aus deinem Umfeld. Es weiß gar keiner, nein. Keine beste Freundin. Nee, ich habe das, darüber, in der Hinsicht sind die Hotlines eigentlich ganz gut, weil das ist in dem Sinne anonym und du kannst dadurch wirklich ein gutes Doppelleben führen, sag ich mal so, aber es weiß wirklich kein Schwein. Mhm. Mhm. Und dir wäre wohler, wenn du das auch normal nach außen hin zeigen, austragen könntest? Wahrscheinlich schon, ja. Ja, schon, ja, ja, denke ich auch. Mach doch mal ganz einfach den Fall. Du sagst, mein bester Kumpel, das klingt immer so ein bisschen, ja, ist mein bester Kumpel und ja, so Männer, ist es dein bester Freund? Es ist mein bester Freund, so, ja. Da muss der beste Freund, mit dem besten Freund muss man das auch besprechen können. Und auch wenn du ihn dann gleich klar machst, sei doch ganz offensiv, pass auf, keine Sorge, ich will dir will ich nicht an die Wäsche. Ich glaube, dass das einfach ein erster Schritt ist, dass man sich identitätsmäßig wohler fühlt, wenn man es zumindest mal einem Menschen erzählt hat, seinem besten Freund. Aber das sind ja zwei verschiedene Problemfelder, ne? Einmal, dass du so ganz verschwiegen damit umgehst und wahrscheinlich auch große Probleme hättest, wenn du denn jetzt einen Mann finden würdest, in den du dich verliebst, dieses auch nach außen zu zeigen, nach außen zu leben. Ja, das ist auch ein Problem. Und das andere ist, dass einfach das Problem da ist, dass du keinen Menschen im Moment findest, in den du dich verlieben kannst und der dich auch wieder gleichermaßen zurückliebt. Ja, und das seit 3 Jahren. Ja, es gibt Menschen, die 10 Jahre oder noch länger warten. Also ich glaube, das ist... Es ist halt sehr schwierig, es ist unendlich schwierig, einen Menschen zu finden, den man liebt und von dem man auch wieder geliebt wird. Ja. Das ist halt eine ganz große Seltenheit. Es gibt 1000 Pärchen, aber so viele Pärchen, da kannst du auch, die kannst auch durch die Pfeife rauchen, wenn du dahinter guckst. Ne? Aber ich kann dir mal erklären, wie ich jetzt im letzten Fall gelitten habe. Da war ich in ein Mädchen verliebt. Mhm. Und die war bei mir in der Klasse. Und also ich war Abendschule war das und da habe ich die habe ich auch da in der Klasse kennengelernt. Mhm. Und ich habe mich super nett mit ihr verstanden. Die hat mir schon nach den ersten und umgekehrt auch, die hat mir schon nach den ersten paar Wochen hat mir schon Dinge erzählt, die glaube ich niemand erzählen würde. Mhm. Und nach merkte ich, dass ich mich wirklich ganz doll in die verliebt habe. Mhm. Und ich war wirklich kurz davor, ihr es zu sagen. Mhm. Und dann kam allerdings der absolute Hammer, dass sie dann eine Beziehung angefangen hat mit einem anderen aus meiner Klasse. Mhm. Und sie hat mir das natürlich alles erzählt und ich hatte so einen Krampf im Magen, das glaubst du nicht. Mhm. Dann ging es natürlich hinterher so weit, die hatten sich dann zwar nach kurzer Zeit getrennt und dann kamen sie natürlich zu mir, was soll ich machen und wie soll ich mich darüber gegenüber weiter verhalten. Mhm. Und ich bin leider nun mal, ich will mich jetzt nicht Eigenlob stinkt, ich weiß, ich bin nun mal leider ein scheiß guter Freund. Ich gebe wirklich Hilfe. Mhm. Ich mache das auch gerne, nur ich hätte im Grunde jeden Tag kotzen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mir innerlich so wehgetan. Ich habe ihr wirklich geholfen, obwohl ich im Grunde hätte sagen können, lass den Scheißkerl doch laufen, so nach dem Motto, dass ich freie Bahn habe. Mm-hmm. Aber das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe wirklich das war wirklich über ein halbes Jahr, die ich da immens gelitten habe. Wie ist das heute? Hat sich das entknotet wieder? Oder habt ihr gar keinen Kontakt mehr? Das Problem ist, ich habe leider überhaupt keinen Kontakt mehr. Mhm. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es daran liegt. Ich glaube nicht, dass sie das unbedingt gemerkt hat, dass ich für sie stärkere Gefühle hatte. Ich weiß nicht, ich erreiche einfach nicht mehr. Das hat, glaube ich, aber andere Gründe. Gut, Michael, das ist ist Pech dann gewesen, ne? Es ist Pech gewesen, es ist blöd gelaufen. Also, erster Schritt finde ich, dass du, wenn du so einen starken Hang zur Bisexualität hast, dass das ein Teil deiner Identität ist, geh damit offensiv um. Das kann dir nur gut tun letztendlich. Mhm. Und wenn du deshalb ein paar Leute verlierst, so what, die verlierst du dann halt. Die sind es auch nicht anders wert. Ja. Ich glaube, dass du dich auch viel selbstsicherer auf diesem Terrain dann bewegen kannst, wenn du nach außen so eine Stabilität auch hast. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich ja einfach sagen muss, sei geduldig und suche, aber suche nicht wie verrückt. Man darf es auch nicht für krampfhaft machen. Es wird schon, ich hoffe, dass es schon passieren wird, aber da gibt es eben, weiß Gott, keinen klugen Ratschlag. Ja, und man darf sich nicht mürbe machen lassen. Das ist halt das Wichtige, dass man sich nicht mürbe machen lassen darf von so Misserfolgen. Die Gefahr besteht natürlich, wenn du 3, 4, 5, 6 Mal Misserfolge hattest, dass du dann irgendwie abgefuckter wirst. Ne? Das darf nicht sein. Du musst immer wieder dem neuen Menschen, der dir irgendwann entgegentritt, mit den gleichen Voraussetzungen aufnehmen. Finde ich. Ja, das ist schon richtig. Nur ich bin halt ein Mensch, ich bin nicht gerne alleine. Das ist das Problem. Wer ist das schon? Ja, gut, okay. Ich sicherlich ist klar. Nur ich trotze es einfach an, wenn ich andere sehe und Michael, ich vermisse einfach diese Nähe. Glaube ich alles. Aber jammern hilft nichts. Ja. Jammern hilft wirklich nichts. Mhm. Also das Einzige, was du jetzt wirklich tun kannst, ist, dass du mit deiner Identität offensiver umgehst. Mhm. Und das andere muss das Leben irgendwie bringen. Und ich kann dir da nur Glück wünschen für. Mehr kann ein Außenstehender nicht machen. Mhm. Und pack die Gelegenheit beim Shop, wenn sie allerdings da ist. Ja. Ne? Oder wie im Fall von diesem Mädchen, vielleicht, wenn du dich ihr früher offenbart hättest, vielleicht hätte das dann auch zwischen euch geklappt. Ja, das kann sein. Ne? Vielleicht warst du da zu zurückhaltend oder zu zögerlich auch. Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, ja. Michael. Noch einen schönen Abend noch. Dankeschön. Danke für die Sendung, dass es die überhaupt gibt. Das ist sehr nett von dir. Tschüss, Michael. Ja, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Margit. Margit ist 63, guten Morgen. Guten. Hallo? Ja, Domia. Ja. Ich bin's. Ja, ich bin's auch. Erstmal. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, schön für deine Sendung. Ja. Und ich bin bestimmt schon Jahre am Drücken und möchte mit dir reden und bin nie durchgekommen. Mensch, und heute kommst du durch. Zweimal gewählt. Heute zweimal gewählt, am 23. Oktober. Richtig. Das ist ja ein tolles Ding. Ja. Umso mehr freue ich mich, dass, nachdem ich jetzt gehört habe, dass du es so oft versucht hast. Ja. Freue ich mich, dass du da bist. Ja, man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben. So ist es. Das habe ich ja gerade dem jungen Mann auch gesagt. Ne? Und du als erfahrene Frau bestätigst das. So. Ja, ich habe ein Problem. Jetzt, genau, jetzt erzähl mal. Und zwar bin ich 11 Jahre im Karnevalsverein. Ja. Mit dem ganzen Herzen. Ja. Jetzt fängt am 11.11. natürlich die Saison an. Ja. Bist du aus Köln? Bist du ein kölsches Mädchen? Nein, aus Siegburg. Aus Siegburg, ah ja. Ja. Ja. Jetzt habe ich eine Uniform, die müsste ich dann anziehen. Ja. Jetzt ist aber mein Mann vor 2 Monaten verstorben. Aha. Da wollte ich damals mit dir drüber reden. Da war der im Hospiz 3 Wochen. Mhm. Und da wollte ich mit, da bin ich nicht durchgekommen. Mhm. Und jetzt kannst du dich ja vorstellen, ich meine, er war auch immer stolz, wenn ich die Uniform anhatte, mhm. und das Enkelchen, die tanzt auch schon 10 Jahre, mhm. ne? Mhm. Und die Tochter hat 10 Jahre getanzt. Ja. Also, das... War er denn auch im Karneval sehr aktiv? Nein, er war nicht im Verein. Er ist wohl immer mit der Videokamera mitgekommen, mhm. ne? Ja. Ja, das hat er aufgenommen immer, ne? Und ja. er war auch immer sehr stolz. Ja. Aber... Jetzt ist er, und die plagt mich ein bisschen, dass die wissen. Also jetzt ist er ein paar Monate tot. Und du hast ja, ein schlechtes... Ja, ein paar Wochen. Am 31. August ist er verstorben. Gut, am 31. August. Und du hast ein schlechtes Gewissen, wenn jetzt am 11.11. die Saison beginnt... Ja, und wir stehen dann auf dem Markt... Mit dem Kostüm da zu stehen, ja, und zu schunkeln. Ja, ist eine rote Jacke und eine schwarze Hose und ja. eine weiße Bluse mit roter Krawatte. Ja. Ja, ist schon was Tolles. Ja. Jetzt würde ich ja erstmal, möchte ich dich erstmal fragen... Ja. Abgesehen so vom schlechten Gewissen und was ja. die Leute denken und so, wieso dein Gefühl ist, wenn du daran denkst, würdest du es eigentlich gerne machen? Ja, sehr gern. Sehr gern. Sehr gern. Also die Trauer... Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich wäre bestimmt sehr traurig, wenn jemand käme und würde sagen, Mensch, Marke, wie kannst du jetzt schon die Uniform anziehen? Was würde denn dein Mann dazu sagen, wenn er das jetzt beobachtet, oben vom Himmel? Er wäre stolz. Ich glaube, er würde es auch erlauben. Also das... Also du meinst, der wäre nicht böse? Nee, da, nee, also auf keinen Fall. Ja. Er war auch... Naja, mein Mann war ein Bayer. Also der war auch schon ein Lustiger, ne? Aber so... Aber er hat sich im Rheinland auch so eingelebt und auch ein Gefühl für Karneval bekommen. Ja, das musste er auch schon bei mir. Das merke ich schon, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Was sagen denn so deine Verwandten, die Kinder, die Freundinnen? Hast du mit denen auch schon drüber gesprochen? An für sich noch nicht. Ich mhm. habe zwar eine gute Freundin. Der Sohn, der renoviert mir momentan, ist der mir die ganze Wohnung am Renovieren. Mhm. Mit der habe ich noch nicht darüber gesprochen. Ja. Aber ich glaube, so wie ich sie kenne, ja. dann wird sie nicht sagen, zieh sie nicht an. Ja. Glaubst du also denn, nehmen wir mal den Fall an, du machst es. Du gehst am 11.11. mit deinem Kostüm schunkeln. Meinst du, dass es Leute gibt, die die Nase rümpfen? Das könnte schon sein. Mhm, mh. Also Mike, ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, ja. nach dem, was du gerade so von dir gegeben hast, ja. du hast gesagt, ich habe eigentlich aus meinem tiefsten Herzen heraus Lust, das zu machen. Ja, das habe ich auch. So, und aber mein... Karneval ist für mich sowieso... Ja. So, und mein verstorbener Ehemann, ja. wie hieß er mit Vornamen? Hans-Jürgen. Der Hans-Jürgen. Ja. Der Hans-Jürgen, wenn der jetzt oben vom Himmel runter gucken würde, ja. der hätte bestimmt nichts dagegen, der würde sich für mich auch noch mitfreuen. Ja. So, wenn das so ist, Margit, ja. dann darfst du das auch machen. Und dann genieß den 11.11. Ja. und mach dir einen schönen Karneval. Das finde ich. Deswegen freue ich mich schon so auf den Tag. Und ja. dann, oh, ich habe gesagt, ich muss unbedingt mit dem Domian sprechen. Ja, also, gestern war ich bei einer Bekannte in Siechler. Und da habe ich dir das auch erzählt. Ja. Und da sage ich, Mensch, Gott sei Dank, morgen kommt der Domian wieder. Die sind nämlich extra aufgeblieben. Die wollten, dass ob ich durchkomme. Weißt du, Margit, noch ein ernstes Wort. Ich glaube ja, dass du nicht weniger traurig bist und nicht weniger trauerst, wenn du am 11.11. da auch schunkelst. Man kann doch beides. Nee, in meinem Herzen ist er sowieso drin. So. Da bleibt er auch so. Drin. Da gibt es gar nichts. Genau. Und du hast ihn weiter lieb und du denkst an ihn und dann kannst du auch auf der anderen Seite auch schunkeln gehen. Mhm. Und kannst beim Schunkeln auch an ihn denken und zwinkerst mal ein bisschen zum Himmel hoch und dann freut er sich. Gut. Gut. Margit. Ja, ich bin natürlich ganz ein Meter größer jetzt, als ich mit dir reden konnte. Ehrlich, ich bin so aufgebracht jetzt. Du hast im Hintergrund Besuch, ne? Ich höre da eben jemanden lachen. Ja, das ist... Wer ist das? Eine Freundin? Nee, das ist mein Enkelchen, also die Tochter von meinem Mann. Ah ja, die Tochter von meinem. Schönen Gruß. 18 Jahre. Was sagt die denn dazu mit dem Schunkeln und mit dem Kostüm? Ja, die sagt natürlich ja. Die sagt auch die, ja. Genau, die hat ja selber 13 Jahre in dem Verein getanzt. Ja. Nee, aber die hat ja leider aufgehört. Die hat leider aufgehört. Margit, also nochmal, mach dir einen schönen Tag am 11.11. Ja, dir ich, auch. Ich dir finde, auch. Dass ihr kein schlechtes Gewissen ich haben müsst. Ich denke auch an dich dann. Das ist sehr lieb von dir. Und alles Gute von Herzen. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Jo, schöne Grüße, Domian. Dankeschön, zurück auch. Jo, tschüss. Tschüss, ihr beiden. Tschö. Mach es gut. Jo, tschö. 1.29 Uhr und 55 Sekunden. Kleine Pause. Uhr und 27 Sekunden. Jetzt Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt Geheimnisse. Ich möchte gerne mit euch über eure Geheimnisse reden. Und schon mal als Vorhinweis, diese Woche sind wir leider zweimal nicht im Fernsehen. Und zwar am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und in der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir ausschließlich im Radio zu hören. Morgen das Thema Geheimnisse. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ramona zum Beispiel hat angerufen. Und Ramona ist 38 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo. Hallo, Ramona. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin vorige Woche mit voller Absicht fremdgegangen und ich bereue nichts. Oh. Ich bin mit voller Absicht fremdgegangen und ich bereue nichts. Je ne regrette rien. Ja, naja, das kam so. Ich bin seit 12 Jahren verheiratet. Seit 12 Jahren? Mhm. Zweite Mal. Ja. Hab 4 Kinder. Ja. Und mit meinem Mann ist schon seit über 2 Jahren im Bettgebiet nichts mehr los. Gar nichts mehr? Nee, überhaupt nicht. Wie kommt das? Tja, die Arbeit frisst den oft. Hättest du schon Lust oder hat er keine Lust? Naja, ich hatte schon Lust. Und du machst den auch schon mal, hast den am Anfang ein bisschen angemacht, aber er will nicht. Angemacht habe ich nicht, nee, weil er sich verändert hat, körperlich verändert hat. Ich finde es, wenn er mich anfasst, ich finde es eklig, ich kann nicht mehr. Ach so. Inwiefern hat er sich körperlich verändert? Dicker geworden. Mhm. Er tut sein Bier, tut sein Übriges. Mhm. Und ich fühle mich nur ausgenutzt, arbeitsmäßig. Wir sind selbstständig, haben einen Kurierdienst. Mhm. Und 4 Kinder. Und 4 Kinder. Hm. 2 sind zwar bloß von ihm, weil ich, wie gesagt, schon mal verheiratet war. Mhm. Aber das heißt also im Klartext, die Ehe ist nicht in Ordnung. Die ist nicht in Ordnung. Und nee. Du musst wahnsinnig viel arbeiten. Ja. Und du hast für dich überhaupt gar keinen großen Freiraum. Nein, fast gar keinen mehr. Ich kümmere mich nur um die Kinder zu kümmern. Ja. Hab die Arbeit zu machen, wo er Aufträge besorgt. Seid ihr den ganzen Tag auch zusammen in dieser Firma? Nee. Das nicht. Er fährt extra und ich fahre extra. Also. Wir sind aber nur die 2 Mann. Die Firma besteht nur aus mir und aus ihm. Mhm. Also arbeiten, arbeiten, arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Mhm. Und er lässt sich gehen, er ist fett geworden, sagen wir es so. Ja. Und er bemüht sich nicht um dich. Nee, er drängt mir immer noch mehr Arbeit auf. Arbeit und er säuft ab und zu, wenn er Zeit hat. Ja, ab und zu, ja. Er ist Kraftfahrer, so viel geht es, trinken nicht. Jetzt bist du fremdgegangen vorige Woche. Ja. Mit wem? Im Internet habe ich jemanden kennengelernt. Ja. Und war schön. Hast dich mit dem getroffen? Ja. Mhm. War einmal frei. Nach 12 Jahren das erste Mal mit einem anderen Mann geschlafen. Genau. Und zwar herrlich. Ich weiß, wie schön das ist, wieder mal als Frau anerkannt zu werden. Ja. Weil wenn man das jahrelang nicht kennt, ja. Und nun stecke ich aber in der Zwickmühle. Warst du nicht irre aufgeregt, als du dich mit ihm getroffen hast? Oh, wahnsinnig. Ja. Wo hast du dich mit ihm? Bei euch oder bei ihm? In der Mitte. In der Mitte im Hotel. In der Pension, ja. Genau. Der Pension, ja. Mhm. Aber die Aufgeregtheit verging dann und du konntest dich schon richtig hingeben und es war wunderschön. Es war wunderschön, wirklich. Ich träume noch davon und wir treffen uns auch im Internet regelmäßig weiter. Ist das jetzt so eine Sache, die vielleicht auch ernster werden kann? Nee. Das nicht? Nee, das soll nicht ernster werden. Das wussten wir beide von vornherein. Mhm. Aber ich meine, ich fühle mich als Frau anerkannt. Mhm. Es ist herrlich. Wir haben geredet, auch viel, sehr viel geredet. Mhm. Einfach wunderbar. Mhm. Es war herrlich. Und nun stecke ich aber in der Zwickmühle. Mhm. Mann verlassen, Kinder verlassen oder Kinder mitnehmen. Ja. Nun weiß ich absolut nicht mehr weiter. Aber auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Nein, kein schlechtes Gewissen. Das heißt ja schon für mich, Ramona, dass wirklich alles irgendwie kaputt ist zwischen euch. Naja, was willst du machen? Du empfindest keine Liebe mehr für ihn? Nein, keine Liebe. Empfindest du denn noch Freundschaft zu ihm? Naja, mit den Augenzwinkern, ja. Aber auch das ist schon mit starkem Bemühen nur. Ja, genau. Mhm. Streitet ihr auch viel? Nur vor die Kinder bekommen das ja auch mit. Mhm. Ist er gewalttätig auch? Nee, das nee überhaupt nicht. Da ist er nicht der Typ dazu, er ist ruhig. Aber es ist viel miese Stimmung, viel Streiterei. Ja, und genau. Wie alt sind denn die Kinder? Die Kinder sind, die Große wird 19. Ach schon. Dann die Zwillinge sind 11 und dann habe ich noch eine 12-jährige Tochter. Mhm. Also drei, die noch gut versorgt werden wollen. Ja, ne? Genau. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ich mich trennen würde, ich weiß ja gar nicht wohin. Ich bin nicht mit in der Firma eingetragen, ich bin reine Hausfrau. Mhm. Ich bekomme auch kein Geld weiter, also Kindergeld und Unterhalt für eine Tochter. Mhm. Aber du scheinst eine sehr aktive Frau zu sein, du hast das schon mit aufgebaut. Ne? Ja, na klar, ohne mich würde gar nicht laufen. Ich habe auch vor 3 Jahren das Autofahren darum gelernt. So, das bedeutet ja, dass du eigentlich auch nur von null anfangen könntest, weil du eine aktive Frau bist und, ja, was, denk ich mir. Und was aufbauen könntest. Ja, denke ich mir. Ja. Weißt du, was ich glaube, Ramona, wenn man so klar über die Ehe und über die Beziehung redet, wie du gerade geredet hast, gibt es eigentlich gar keinen anderen Ausweg, als zu sagen, ich gehe. Du bist eine junge Frau noch von 38. Na eben, ich fühle mich auch noch jung. Und ich habe ja bestätigt bekommen, dass ich noch nicht aussehe wie 38. Eben. Also ist ich habe das ganze Leben noch vor mir. So, und auf jeden Fall wäre jetzt noch eine Chance da, nochmal richtig von vorne anzufangen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Sowohl, wenn es auch schwierig ist, vielleicht beruflich, was immer du machen würdest wollen. Mhm. Und vielleicht irgendwann, wenn du auch das Glück hast, vielleicht nochmal mit einer neuen Beziehung. Ja, ich habe daran schon gedacht, ob ich mir erst eine neue Beziehung suche und dann das alles zum Trennen bringe. Nee, ich glaube, der andere Weg ist besser. Der andere ist besser. Ja, ist besser. Weil du musst aus dieser Zwangsjacke raus. Und weißt du was, ich habe aber Angst, alleine zu sein. Ja. Gerade mit den Kindern. Das ist mörderisch schwer. Aber ich glaube, es ist vielleicht einfacher, entspannt alleine zu sein mit den Kindern, als in dieser schlechten Stimmung in der Familie zu sein mit dem Mann. Ah, da hast du auch recht, ja. Du hast ja immerhin noch die Kinder, du bist ja nicht einsam. Nee. Und die Kinder sind ja aus dem großen Haus. Das sind, du hast ja keine große Riesenarbeit mehr mit denen. Nee, so schlimm ist es nicht, nee. Und es würde von dir einfach ein irrer Druck und eine Belastung abfallen. Aber da. Und du hättest den Kerl vom Hals, mal ganz böse gesagt jetzt. Ja. Stimmt, obwohl er sich um die Kinder sorgt und so, aber ich komme nicht mit ihm klar. Ich bin völlig unzufrieden. Du hast ja richtig Ekel vor dem, ne? Ja, so ungefähr kann man das sagen. Ja, da musst du weg, Ramona. Da musst du weg. Musst du weg. Da braucht man aber auch eine ganz schön gehörige Portion Kraft dazu. Ja, aber ich meine, das war jetzt wahrscheinlich schon der Startschuss, dass du dich auf diese Affäre hast eingelassen. Mhm. Die hat dir ja gezeigt, wie man auch leben kann, wie Leben auch aussehen kann. Genau. Du lebst ja völlig eingetrocknet, verschrumpelt da in der Ehe. Genau, stimmt. Und nichts passiert, ne? Ja. Also ich würde dir das sehr dringend raten, Ramona. Gut, da werde ich mal versuchen. Mit allen Komplikationen, aber ich habe so einen Eindruck von dir, dass du so eine sehr starke Frau bist. Ja, dann wirst du das auch noch schaffen. Mhm. Das wird dann nochmal nach der Zeit vielleicht. Das war zum zweiten Mal, aber naja, besser so als ein Leben lang verkümmern. Ja, ich bin noch so jung, ich will noch was erleben, das kann nicht das ganze Leben sein. Genau, nur ganz Kinder genau. Und arbeiten, ey. Ja. Da bin ich mir zu schade. Also, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, Mensch. Gut. Und drück dir meine beiden Daumen richtig volle Kanne. Alles klar, gut, dann danke ich dir. Viel Glück, Ramona. No, tschüss. Tschüss. Danke. Jetzt bin ich verbunden mit einer Jungfrau, die 20 Jahre alt ist und die Yvonne heißt. Hallo. Hallo. Ja, Yvonne, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Adoption. Adoption? Mhm. Warum ist das dein Thema? Weil ich Adoptivkind bin. Mhm. Und oft schon bei dir gehört habe, Geschichten, dass sie ihre Eltern nicht finden und alles. Und bei mir war der Glückstreffer, ich habe alle wiedergefunden. Wie nach alt warst 20 du? Jahren. Wie? Also ich habe sie mit 19 Jahren kennengelernt, alle. Mhm. Also auch sehr spät, ne? Sehr spät. Also alle heißt die deine beiden Eltern, die beiden leiblichen Eltern. Meine leiblichen Eltern, meine Schwester, Tanten, Onkel, Oma. Ach, die ganze Familie ist dann? Komplett, ja. Wie hast du die getroffen? Also ich habe das mit 10 Jahren erfahren, von meiner Cousine damals. Und also du warst bei Adoptiveltern? Ja, richtig. Die haben dir das nicht gesagt und du hast es dann über die Cousine erfahren? Genau, so ein bisschen um der Ecke, genau. Was ja auch schlimm, glaube ich, ist, ne, wenn man das dann so um die Ecke erfährt. Ja, grausam. Grausam, das glaube ich auch. Ich habe auch 3 Jahre lang geschwiegen, bis ich 13 war. Und dann habe ich das durch Zufall meiner Mutter einfach mal so gesagt, sag mal, bin ich nicht ein Adoptivkind und... Du hast 3 Jahre geschwiegen? 3 Jahre, ja. Hast nichts gesagt, hast das alles für dich mit dir herumgetragen? Genau, wollte ich auch. Also diese Traurigkeit und den Schmerz auch? Richtig, komplett, ja. Ja. Und dann hast du sie angesprochen, was hat sie da gesagt? Das wäre nicht so. Und dann habe ich gesagt, dann beweise es mir, dass es nicht so ist. Mhm. Und das konnte sie natürlich nicht. Mhm. Es war damals in der ehemaligen DDR, okay, die Geburtsurkunden, die waren alle natürlich umgeschrieben und da stand nichts drin von Adoption. Aber ich habe auch gesagt, ich werde weiter forschen und wenn ich es dann rauskriege, wäre ich ihr sauer. Mhm. Und so hätte sie noch die Chance, das, die Situation total zu retten. Und hat sie die Chance genutzt? Hat sie genutzt, ja. Und hat es dir gesagt? Sie hat es mir gesagt, aber sie hat halt auch nichts weiter dazu gesagt, wie es dazu kam, warum und weshalb, das habe ich nicht erfahren. Da hast du gebohrt und gebohrt und niemand hat etwas zu dir gesagt. Bist du denn bei diesen Adoptiveltern gut behandelt worden? Sehr gut, ich lebe da auch noch. Also. Also ich bin verheiratet, aber lebe halt mit denen zusammen in ein Haus. Und wir verstehen uns alle blendend, das ist auch kein Problem. Ne? So, das, was du mir gerade erzählt hast, war so im Alter von 13, 14 Jahren. Genau. Dann der Sprung jetzt zum 19. Lebensjahr. Da hast du dann deine leiblichen Eltern und die Familie kennengelernt. Wie kam es dazu? Also es kam so dazu, ich war sehr schwer krank und dann habe ich wegen Knochenmark und Blutgruppe und dann habe ich gesagt, so jetzt finde ich erst recht, jetzt muss ich suchen, bis vielleicht da eine Möglichkeit besteht. Mhm. Und ich habe auch gesucht und kam durch die Ämter gar nicht weiter, die wollten davon nichts hören. Hat denn deine Adoptivmutter dich unterstützt dabei? Sie konnten mich nicht weiter unterstützen, weil sie keine Angaben hatten. Sie wussten meinen wirklichen Nachnamen, aber mehr auch nicht. Ach so. Und damit kam ich nicht weit. Und dann habe ich gesagt, es reicht. Und mein Mann meinte dann auch, komm, wir melden uns beim Fernsehen. Vielleicht können die einen Aufruf starten, vielleicht trifft man jemanden. Und das haben wir auch gemacht. Es lief über Arabella auf ProSieben. Mhm. Und das war eine Abendsendung, die lief auch nur 5 Mal und gegenüber Vermisste. Mhm. Und da haben wir uns dran gewendet und die haben auch sofort eingewilligt, haben recherchiert und alles. Und jetzt hatten sie mich eingeladen nach München. Ich sollte mal einfach nur so einen kleinen Film, den sie ausstrahlen, vielleicht meldet sich jemand. Mhm. Und da habe ich dann aber direkt meinen Vater kennengelernt und eine Halbschwester. Ach, das war so eine Überraschungssendung. Du wusstest gar nicht, was es ging. Und die Arabella hat dich dann konfrontiert, überrascht mit deinen... war außerhalb auf dem Gelände, war so ein Rollpalast und da sollten wir das halt alles, den Film drehen und dann kam halt mein Vater auf Rollschuhen auf mich zugefahren. Ja, das ist ja verrückt. Ja, ist total verrückt und ist leider traurig verrückt geendet. Also. Warum? Ja, er hat alles gelogen. Von vorne bis hinten hat er alles erstunken und erlogen. Die ganze Geschichte, warum und weshalb. Und das hast du wiederum später erfahren dann? Das habe ich später erfahren. Ach so, er hat im Fernsehen sich dann toll dargestellt mit irgendeiner Geschichte? Ja, und Vater aus Leidenschaft. Ach so. Und ja. Aber hast du dann später auch die Mutter kennengelernt? Ja, das war, wo das dann ausgestrahlt wurde, haben sich halt alle gemeldet und gesagt, stopp, das war nicht so, wie er das preisgegeben hat. Und das war ja ganz anders und dann hab ich mit jenem telefoniert und versucht, das rauszukriegen. Das lief alles innerhalb von einem Monat ab. Also ich war total überflutet von Informationen. Lass mich fragen, sind die beiden, deine Eltern, sind die noch zusammen als Ehepaar? Nein, die haben sich danach getrennt, nachdem ich zur Adoption gekommen bin. Jetzt sag mir den Grund, warum haben sie dich freigegeben zur Adoption? Es kam so, mein Vater war Alkoholiker damals schon. Das hat er natürlich nicht im Fernsehen erzählt? Natürlich nicht, nein, er war ja Vater aus Leidenschaft. Und er hat halt geschlagen und wie halt sich ein Alkoholiker so benimmt in seinen Exzessen. Und meine Mutter hat eines Nachts, hat sie die Wohnung verlassen, ist abgehauen zu einer Freundin und hat die Kinder damals in der DDR in der Wohnung gelassen. Mein Vater hat die Situation ergriffen, hat uns zur Polizei gebracht und hat gesagt, unsere Mutter wäre nicht fähig, uns zu erziehen und alles. Und ja, dann hat die damalige DDR, die schönen Behörden, haben meine Mutter auf asozialen Verhalten verklagt und haben sie 3 Jahre in den Knast gesteckt. 3 Jahre im Knast? Frauenknast. Und euch dann freigegeben zur Adoption? Also meine Schwester kam zu ihrer Schwester, also zu meiner Tante. Und ich kam halt zur Adoption frei. Mein Vater hat auch sofort die Adoption unterschrieben. So, was meine Mutter nie getan hat. Weil deine Mutter auch dann in den Knast gekommen ist. Richtig, sie hat das Sorgerecht so verloren. Das heißt, dein Vater hätte damals auch sagen können, okay, die Mädels oder die beiden Kinder bleiben bei mir. Das hätte er sagen können. Und das wäre auch, auch in der DDR möglich gewesen. Das wäre in der DDR möglich gewesen. Also ist er letztendlich der Hauptschuldige. Richtig, er hat das ja auch so eingefädelt. Er hat nur auf eine Situation gewartet. Und jetzt erzähl mir seine Version, die er im Fernsehen erzählt hat. Ja, er hätte sich mit meiner Mutter gestritten, sie wäre abgehauen, er war bei der Armee und hätte gar keine Möglichkeit gehabt, uns zu erziehen. Und er hätte uns geliebt und alles, aber man muss dazu sagen, meine Schwester, meine leibliche, die lebt 2 Straßen weiter von ihnen in der gleichen Stadt und er hat sie nie gesehen und größtsinnig und hat sich nie um sie gekümmert. Wie ist denn heute jetzt dein Verhältnis zu deiner Mutter, zu der leiblichen Mutter? Oh, total schön. Total schön. Ich liebe sie auch total. Also das heißt, es gibt auch keine Eifersucht zwischen den beiden Müttern? Nee, das habe ich ganz gut eingefädelt. So. Also ich hab die ganz langsam aneinander rangeführt, habe denen auch gesagt, dass die Liebe zu meiner Adoptivmutter und zu meiner leiblichen Mutter, dass das 2 unterschiedliche Dinge sind. Ja, und das nehmen die auch dann so hin und haben es ja auch genommen. Müssen sie, ja. Die wollen ja mich auch nicht verlieren. Klar. Und das Verhältnis zu deinem leiblichen Vater? Gar nichts. Da hast du Wut drauf. Nee, auch nicht. Ist dir egal. Ja, okay. Ich meine, er ist Alkoholiker, ja. Das entschuldigt ein bisschen was, sein Benehmen zumindest. Ja, ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Ja, nur ein bisschen, aber ich denke, ach, ich habe ihn 20 Jahre nicht gehabt und ich bin froh, dass ich meine Mutter wieder habe. Und also den Rest der Familie auch, die dazugekommen sind. Ja, ab und zu Kontakt zu meiner Oma, zu seiner Mutter, also habe ich sehr guten Kontakt. Ja. Aber das ist auch eine tolle Sache, wenn man so im stolzen Alter von 19, 20 nochmal eine ganze, fast eine komplette Familie bekommt, ne? Ja, das ist aber auch sehr erdrückend, ne? Ja. Also, aber dennoch bist du glücklich darüber, dass es so gekommen ist. Also jetzt so nach einem halben Jahr ist es sehr annehmbar und man kann damit leben. Ja. Und man bloß das Besuchen und alles, das war schon sehr stressig. Man hat immer wieder neue Emotionen hochgekommen und manchmal wusste ich auch gar nicht mehr, wo mir der Kopf hang. Aber jetzt so, wo alles sortiert ist, ist es echt schön. Wahrscheinlich habt ihr Kinder schon? Nee, gar nicht. Wahrscheinlich wird's sehr kompliziert, wenn das erste Enkelchen da ist. Wenn die beiden Omas und also da gibt's ja drei Omas, ne? Wenn die sich dann streiten. Eine ist schon weg. Ach, die eine ist schon weg. Eine, die habe ich gar nicht kennengelernt. Also, na gut, aber dann gibt's vielleicht die ersten Spannungen. Aber das kann man ja auch hinkriegen. Du hast es ja jetzt auch geschickt eingefädelt. Ja, ich denke schon. Ja. Ist halt nur erdrückend. Bloß es gibt halt auch schöne Happy Ends, auch wenn nur die Hälfte eigentlich. Aber mit meiner Mutter, das ist schon schön. Wir besuchen uns regelmäßig, schreiben uns und. Schön, dass du angerufen hast und uns auch mal so eine nette Geschichte erzählt, wo wir so viele traurige Sachen hier hören. Ja, immer traurige. Und ich wollte eigentlich mal sagen, dass es auch schön enden kann und dass man ruhig mal lange suchen muss. Also ich habe ja nun auch 7 Jahre gesucht oder 6 und das hat trotzdem noch zum guten Ende geführt. Sag mir, aber du bist so eine aufgeweckte junge Frau, das gefällt mir sehr gut. Hast du vorhin die Sendung schon mitverfolgt? Ja. Und hast du auch die 63-jährige Margit mitbekommen, die Karnevalsfrau aus Siegburg? Ja. Was ist denn deine Meinung dazu? Findest du, dass sie am 11.11. schunkeln gehen soll und das Kostüm anziehen soll? Auf jeden Fall. Nicht, weil ihr Mann gestorben ist und auch nicht dagegen, weil er jetzt gestorben ist, dass sie es nicht trägt, sondern eher aus dem Grund als Ehre für ihn. Weil das ist doch ein Erlebnis, was die vorher auch miteinander hatten. Das kann sie doch weiterführen im Gedenken an ihn. Schöner Aspekt als Ehre für ihn. Das ist ein sehr schöner ihn Aspekt. Zu ehren eigentlich. Also auf keinen Fall. Ich mache mein Leben genauso schön weiter wie vorher und ich wünsche der Frau auch alles Gute. Ich meine, dass ein Mensch stirbt, das ist traurig, aber Liebe geht da über den Tod hinaus. Also sehr schöner Ansatz von dir. Auf jeden Fall sollte sie deine Auffassung noch auch auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben. Nein, natürlich nicht. Ach Quatsch, nein. Liebe Yvonne, nett mit dir geplaudert zu haben. Ja. Alles Gute und Grüße an die Familie. Ja, danke und mach's weiter. Ne? Dankeschön, tschüss. Mach's gut, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Heidi und Heidi ist 57 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, na, Heidi. Domian. Guten Morgen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Kaffeeklatsche, paar Minütchen. Gerne. Ja, okay. Aber ich möchte vorher auch noch zu der Frau Margit da sagen. Ja. Ne? Soll sie machen. Soll sie machen, ne? Ja, soll sie machen. Also da sage ich jetzt mal ganz salopp, der Mann sitzt dann oben im Himmel, guckt zu und sagt, das macht die richtig. Und schunkelt vielleicht sogar als Bayern mit. Ja, das ist ein Bayern, da sagt er, siehst du, meine Alte, die hat es geschafft. So, genau. So denke ich. Das ist schön, und hoffentlich hört sie zu. Ja, das ist sehr schön, dass ihr das auch so seht. Ja, ja, ich glaube, das sehen auch noch ganz viele andere so. Ja. Und die das nicht so sehen, die wollen ihr nicht gut. Ja. Also, Leute reden immer. Ja. Ne? Aber jetzt reden wir auch mal. Bitte, einer ja. Kaffeeklatsch. Weißt du, Jürgen, ich denke immer, diese Sache mit unserer Nadja Nadel, Nadel. Mit dem Ralf Sieg. Ja. Also alle Leute schimpfen immer nur und sagen, oh, wie die mit dem Schluss gemacht hat und oh, der arme alte Sack da. Ja. Ne? Du, das finde ich gar nicht. Ja. Hatte die denn nicht das Recht? Also der hat sich an die rangeschmissen, die kannten sich ja auch von vorher schon. Mhm. Der ist mit der nach Venedig gefahren. Die waren auch zusammen im Bett, also möchte ich wetten. Ich war ja nicht dabei, aber da gehe ich jede Wette ein und die gewinne ich auch. Ne? Aber warum soll sie, der hat die mit Rosen beschmissen. Das fand die am Anfang alles erst toll. Ja. Ne? Und dann weiß ich aus eigener Erfahrung, das kann dir so auf die Nerven gehen, dass die auch vielleicht mal gesagt, schreib mir sie nicht alle 5 Minuten eine SMS, Mensch, ich muss ja auch arbeiten mal zwischendurch. Ja, ich glaube nicht, dass sie arbeitet, aber egal. Ja, weißt du, doch, so ein bisschen mit Arbeit meine ich Termine machen, ihr Kochbuch da braucht die ja vorher 3 Wochen, bis sie ein richtiges Kleid dafür gefunden hat, ne? Muss zum Zahnarzt gehen und nachpolieren lassen oder sowas. Der Zahnarzt, den kannst du aber, den will ich immer schon mal einen Brief schreiben. Den kannst du durch die Pfeife rauchen. Bitte? Den kannst du durch die Pfeife rauchen. Ne? Ja, du, wie kann man solche Zähne machen? Das frage ich mich immer, wenn ich sie sehe. Immer. Aber weißt du, dass ich dir auch wirklich, ich möchte nicht Partei für Nadel ergreifen. Nein. Aber mir ging das irgendwie auch ein bisschen auf den Geist, dass sie die Schuld als Schuldige dargestellt wurde. Ja. Er war doch genauso blöd und hat sich darauf eingelassen. Ja, genau. Ne, und hat das alles mitgemacht. Und ja, und soll ich dir mal was sagen? So klar ist die ja im Kopf. Also ich meine, die hat ja vielleicht nicht viel, aber da hat sie sich gedacht, wenn ich jetzt auf die Anstängeltour sage, hör mal, Ralf, ich möchte das nicht mehr oder ist mir zu viel oder ich habe jetzt keine Zeit mehr, keine Lust. Was meinst du, was der dann mit der gemacht hätte? Was glaubt? Nicht 50 Rosen, 1000 Rosen am Tag. Der hätte sie bequatschen wollen, der hätte gesagt, ich lege dir alles zu Füßen, noch 10 Brillantherzen. Die wusste, dann geht es überhaupt nicht. Aber weißt du was? Sag mir mal, Heidi, was ist denn deine Auffassung, was vielleicht doch die Motivation von Nadel war, sich darauf einzulassen? War es die Kohle von Ralf Siegel? Nee, glaube ich nicht. Abwechslung. Abwechslung? Der hat natürlich durch die Kohle hatte sie Abwechslung. Meinst du, ja, ich meine, jetzt ist ja eine gute Geldquelle, war ja nun weg. Und ja, das ist ein steinreicher hat Mann. Ja, von dem auch nicht gekriegt. Aber meinst du, der Bullen ist doch so kniepig. Ja, also kann sein. Aber sie hat ein tolles Leben bei ihm gehabt. Ja, ne? Das stimmt. Villa ja, und weiß ich was alles. Und Siegel ist ein steinreicher Mann mit Rolls-Royce und Anwesen. Ja, und dann hat sie gedacht, jetzt bin ich ja wieder auf derselben Schiene und jetzt nehme ich das mal mit. Aber meinst du, dass sie ihn wirklich attraktiv gefunden hat? Auch körperlich an? Nee, kann ja nicht sein. Nein. Hör mal, die Frau ist doch nicht blind. Ja. Also entschuldige mal bitte, attraktiv? Ich bin so alt wie der. Ja. Aber jeden, den bin ich eine Schönheit. Also entschuldige mal, wenn ich den sehe, was mit den Lefzen so, mit den Tränensäcke. Du, der kann ja ganz lieb sein, ne? Wir wollen ihn uns nicht nackt vorstellen, ne? Also bitte nicht. Nein. Bitte nicht, dann falle ich tot hier Stopp! Nein, bitte nicht. Weißt du, also nein. Aber der kann ja auch ganz nett sein, aber er ist jetzt kindisch und benimmt sich wie ein Affe. Ja. Wie kann ich die Tochter vorschicken, die dann die Nadel beschäftigt? Völlig albern. Ist völlig das ist ganz unsouverän, wie er damit umgeht. Ne? Er müsste im Prinzip jetzt schweigen. Ruhig sein und sagen, gut, habe ich eben Pech gehabt, war nix. Du, wenn ich jemand ein Brillantherz schenke für 9000 Mark, dann spende ich lieber an arme Kinder als an Nadel. Ja, aber Nadel hat es an ihn wieder zurückgegeben, ne? Das Nein, ist ja noch nicht angekommen. Also ich wollte dann heute. Ach so. Hast du nicht mitgekriegt? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Also hat er sich irgendwo beschwert, ja, das Herz hätte er noch nicht bekommen. Und dann hat der Manager von Nadel gesagt, ja, also, da er das jetzt versteigern wollte, zugunsten von, ich glaube, von armen Kindern, würden sie es ihm wohl am Montag zuschicken. Jetzt saß ich heute den ganzen Tag, Fernsehen und so, muss man morgen in die Bildzeitung gucken, ob das Herz jetzt angekommen ist. Ja, dann muss ich morgen wirklich mal in die Bildzeitung gucken. Also ich sagte, du, ich würde... Sag mal, Heidi, du bist ja nun wirklich eine sehr, sehr beschlagene Frau diesbezüglich. Ja, jetzt muss ich natürlich, wo ich mit dir rede, auch über Verona reden. Ja, du, also Verona... Du hast das natürlich gesehen, gehe ich von aus. Ich habe es heute Abend nochmal gesehen alles, und zwar in RTL kam nochmal bei Birgit Schrowange, der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag. Frage von mir an dich, die Fachfrau. Ja. War es ehrlich oder war es Show? Dass sie geweint hat, ja. Also soll ich dir mal was sagen, der Kerner hat ja gelacht dabei, ne? Der hat, hinter seiner Hand hat der gelacht. Ja, der hat geschmunzelt, das habe ich auch gesehen. Und da habe ich gedacht, es war abgesprochen. Meinst du? Vielleicht war es aber auch einfach nur seine Reaktion, damit nicht umgehen zu können. Kann ja auch sein. Ja, kann auch sein. Das ist für einen Moderator auch eine schwierige Situation, wenn plötzlich der Gast anfängt zu heulen. Hör mal, soll ich dir mal was sagen? Die ist so eine, so Weiber kenne ich zu Genüge. Ja, hat ja auch Dieter gesagt. Das kenne ich 25 Mal in den 4 Wochen, 8000 Mal. Wenn die was nicht kriegte, fing die an zu quaken. Ja. Das gibt's. Ich habe eine jüngere Schwester, die ist so. Wenn die was nicht kriegt, dann fing die an zu heulen. Dann kannst du die nicht stoppen. Meinst du denn, dass das so abgekatert war, dass das ein Werbegag für ihre neue Sendung sein sollte? Ja, eigentlich habe ich erst geschrien, das hat sie ja nicht nötig. Ne? Mhm. Die war ja schon bekannt mit Blub und was und alles noch, mit Schaumshampoo und was die da, ich weiß es nicht. Habe ich gedacht, nee, das hat die nicht nötig. Aber dann habe ich mir das angeguckt und man hat es nicht nur einmal gesehen inzwischen, sondern dreimal. Mhm. Nee, also ich glaube nicht. Jetzt fällt mir schon was vom Schreibtisch. Ach, du meinst nicht, dass das insofern ein Werbegag war? Das meinst du nicht? Nee, aber irgendwie doch abgekartet, um dem Dieter eine zu verpassen. Ach so, ich verstehe. Aber du hast den Dieter dann auch eine Woche, einen Tag später gesehen bei Kerner, ne? Ja, wie arm. Ja, das fand ich auch. Oh, wie arm. Also der war ja, mein Gott. Ja, er war auch überhaupt nicht sympathisch. Nee. Und er war so verbohrt und so. Und dann hat er sich schnell entschuldigt, da haben vielleicht die Anwälte gesagt, sagen Sie was, diese hysterische Frau, die verklagt sie oder so. Ich weiß es nicht. Aber du, gefallen mir beide. Nur habe ich ja leider am Samstag oder Sonntag, ich weiß nicht, wann es war, ihre neue Sendung verpasst bei der Zeit. Ach, du auch. Das wollte ich wissen. Ich habe nur in Zeitungen schreckliche Kritiken gelesen, dass es Geblubber gewesen sei oder so. Jetzt wollte ich von dir wissen, wie es war. Ich habe leider nicht gesehen. Dann müssen wir nächste Woche gucken. Ich habe gesagt, die kommt am Sonntag. Das kann ich dir jetzt schon sagen, das ist nichts. Ja. Die kann nicht. Die kann Werbung machen. Wobei ich sie ja so süß finde. Ja, die ist schon süß. Ach, Domian, ja. Wo guckst du denn hin? Du kennst ja. mich nicht. Aber du, nee, aber du natürlich, weißt du was, sie sieht süß aus. Ja, sie ist, ja? Nein, sie ist auch, ich habe sie ein paar Mal kennengelernt, sie ist wirklich ungeheuer charmant. Ja, das glaube ich. Ungeheuer, auch hinter den Kulissen, nicht nur vor der Kamera. Ja, das glaube ich. Also eine süße Frau, wirklich. Die redet noch mehr als ich, die hört ja überhaupt nicht mehr auf, die Kerner, ich dachte, mein Gott, die überholt dich jetzt. Ja, und, das muss ich auch sagen, sie ist auch ungeschminkt unglaublich attraktiv. Ist wahr? Ja, ist ja. Ja, das glaube ich dir gerne. Und dann lass mal. Also sie sind in jedem Fall schöner als Dieter Bohlen, ne? Bestimmt, ja. Sag mal, was hat die denn an dem Bohlen gefunden? Hat die denn jetzt den Schlüssel an den Kopf geschmissen oder nicht? Ja, aber mit Sicherheit nicht ins Auge. Nee. Weil dann wäre der nämlich mit diesem Auge, mit dem Schlüssel im Auge sofort ins Krankenhaus. Das glaube ich auch. Und dann hätte es Belege gegeben und Unterlagen, Dokumente von den Ärzten, die wird halt mit dem Schlüssel geworfen haben. Vielleicht hier oben in die Stirn oder irgend sowas. Oder auf den Tisch, weißt du, die hat dem in die Richtung, kannst du doch mal was schmeißen. Ja. Ja? Und nun weiß ich nicht, vielleicht, also er hat sie ja schon, sie war ja ziemlich verletzt, ne? Der hat der bestimmt eine runtergehauen. Ja, das glaube ich auch. Dieses tierliches Persönchen. Aber die Tränen weiß ich nicht. Wenn ich so weinen könnte auf Kommando, ging ich zum Film. Also Heidi, wir haben ja deine Telefonnummer jetzt. Ne? Du hast ja hier angerufen und wir haben dich zurückgerufen. Ja. Dürfen wir dich denn vielleicht irgendwann nochmal anrufen? Ja. Ich würde gerne mit dir ab und zu mal so über Klatsch- und Tratsch-Themen reden. Ja. Dann bist du so meine Fachfrau in Sachen Klatsch- und Tratsch. Ja, würde ich gerne tun. Ja? Ich sitze dann hier und denke, oh, jetzt könnte ich was dazu sagen. Meine Also Güte. Wir können ja so verbleiben. Wenn irgendwas Interessantes jetzt so gesellschaftlich passiert, werden wir immer, dann ruft die Redaktion Domian bei Heidi an und dann unterhält sich Heidi mit Domian über diese Themen. Ja, das wäre ja herrlich. Sollen wir das so machen? Würde ich sehr gerne machen. Und wenn mein Band an ist, dann bin ich nur mal kurz mit dem Hund spazieren, dann sagt ihr, bitte ruft Domian. Machen wir, kriegen dich schon ran. Ihr kriegt mich. Und ich sitze ja jeden Abend bei dir. Was meinst du, wenn du nicht da bist, kriege ich ja eine Krise. Wo warst du denn am Freitag? Ja, also diese Woche, habe ich gerade gesagt, sind wir im Fernsehen auch zweimal. Jetzt sind wir nicht da. Domian, ich habe am Freitag Kaffee getrunken bis in den frühen Abend. Ich dachte, ist doch nicht schlimm. Domian kommt doch heute an. Ja, von wegen. Und was mache ich dann? Hör mal, du machst das so toll. Das sage ich jetzt noch, weil ich kann es keinen mehr dran nehmen. So toll, Domian. Ich weiß gar nicht, wo du das hernehmen. Doch, ich will ganz kurz noch Tanja rannehmen. Ihr willst noch dran? Darf ich das? Gut. Also Brief. Genau, wir werden uns sowieso wieder hören. Ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Und ich würde sagen, auf sehr bald. Ja. Okay, ich Heidi. Mich. Mach ich gerne. Okay, tschüss. Tschüss, mach es gut. Jo, tschüss. Also, Tanja ist noch da, 17 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Tanja. Um was geht's? Um mein Thema, also, soll ich das sagen, ich habe Angst, in eine neue Beziehung einzugehen. Ich habe nicht verstanden, du hast Angst? Eine neue Beziehung einzugehen. Das heißt, du bist getrennt von deinem Ex-Freund? Ja. Wie lange schon? 5 Wochen. 5 Wochen? Das Oder jetzt 6 Wochen. Das ist ja noch gar nichts. Gibt es denn schon einen neuen Aspiranten, den du... Ja, mit dem verstehe ich mich auch total gut. Ich habe mich auch ziemlich in dem verschossen. Ja. Nur ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt irgendwie wieder verletzt werde oder dass irgendwie wieder schief geht oder so. Wie lange warst du denn mit dem Ex zusammen? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Ja. Und hast du den Eindruck, dass jetzt der Neue in dich auch verliebt ist? Ja. Also ihr tuchtet schon sehr miteinander rum. Ja. Wie weit ist es gegangen? Habt ihr schon geküsst, geknutscht? Nee, soweit ist es das noch nicht. Aber ihr seid schon, ihr flirtet miteinander, kann man so sagen. Ja. Ja. Ziemlich heftig. Bitte? Ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Hm. Weißt du, Tanja, ich glaube ja, dass man aus Sorge, also wenn man verletzt worden ist, wenn man etwas hinter sich hat, wenn man verlassen wurde vielleicht, dass man nur aufgrund der Sorge, vielleicht wieder verletzt zu werden, darf man... sich nicht verschließen, nur deshalb. Man muss immer wieder von vorne anfangen und immer wieder den neuen Menschen eine neue Chance und sich somit sich selbst auch geben. Weil wenn man dieser Angst nachgibt, du bist jetzt 17 Jahre alt, dann wirst du vielleicht, wenn du noch ein paar Mal verlassen wurdest, was ja möglich ist im Leben, vielleicht mit 27 dich völlig abkapseln und gar nichts mehr machen. Und das ist ja auch nicht Sinn des Ganzen. Also ich würde dafür plädieren, ran an die neue Liebe. Und Risiko eingehen, zum Lieben gehört auch immer Risiko eingehen und die Chance nutzen vielleicht, dass es eine ganz tolle Sache wird. Ja, okay, danke. Finde ich, kurz gesagt und ist ganz klar meine Meinung. Ja, okay. Ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen. Ja, danke, ich wünsche auch alles Gute. Dankeschön. Deine Sendung ist echt super. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Das war's für heute Nacht in der Technik Michael Jansen. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema Geheimnisse. Ich möchte mich mit euch über eure Geheimnisse, vielleicht eure tiefsten Geheimnisse, unterhalten. Dinge, die ihr vielleicht so noch niemandem erzählt habt und vielleicht morgen euch überlegt oder vielleicht heute Abend, heute Nacht noch denkt, Mensch, das könnte ich ihm doch erzählen. Wenn ihr Lust habt, mir das zu erzählen, ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und um 1 sind wir da im Radio, bei 1 live und im WDR Fernsehen. Unsere Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin sehr gespannt auf morgen Nacht und wünsche euch eine gute Nacht jetzt und sage Tschüss und dabei. Bis morgen.